auf, dir ständig Schlechtes einzureden. Und wenn du denkst, das hat alles keinen Sinn mehr, mach etwas dagegen und versinke nicht im Tränen mehr. Steh auf, du musst dein Leben leben, hör damit auf, dir ständig Schlechtes einzureden. Und wenn du denkst, das hat alles keinen Sinn mehr, mach etwas dagegen und versinke nicht im Tränen mehr. Warum hast du deinen gut bezahlten Job verloren? Warum bist du 16 Jahre alt und hast ein Kind geboren? Warum kippst du dieses grüne Zeug in dich rein? Warum atmest du das weiße Pulver durch die Nase ein? Warum ist der Alkohol dein allerbester Freund? Warum hat dich denn dein allerbester Freund so enttäuscht? Warum? Denn es ist schaurig und du glaubst nicht, dass ich die Antworten kenne, doch sie sind traurig. Du hast den Job verloren, weil du unzuverlässig warst. Ungeschützten Sex, kein AIDS, aber Schwangerschaft. Und Kiffen gibt dir das Gefühl von Zufriedenheit, dass alle Sorgen jetzt verborgen sind, jederzeit. Die Nase wird gepudert, dann fällt nicht alles ins Ruder. Der Alkohol ist Nahrung, sowas wie dein zweiter Bruder. Dein bester Freund hat dich verlassen, weil du anders bist. Und deshalb frag ich dich, weißt du, was es besser ist? Steh auf, du musst dein Leben leben, hör damit auf, dir ständig Schlechtes einzureden. Und wenn du denkst, das hat alles keinen Sinn mehr, mach etwas dagegen und versinke nicht im Tränen mehr. Steh auf, hör damit auf, dir ständig Schlechtes einzureden. Und wenn du denkst, das hat alles keinen Sinn mehr, mach etwas dagegen und versinke nicht im Tränen mehr. Warum hast du dich mit der Rasierklinge geschnitten? Warum sagst du, gib mal her, ohne mal zu bitten? Warum bist du damals von der Schule abgehauen? Sag mir, warum bist du stattdessen im Supermarkt, um zu klauen? Wovor hast du Angst? Wovor rennst du weg? Warum verbringst du dein ganzes Leben im Versteck? Denn es ist schaurig und du glaubst nicht, dass ich die Antworten kenne, doch sie sind traurig. Du hast dich geritzt, um Schmerzen mit Schmerzen zu lindern. Schule war für dich sowas wie Störung deiner Kindheit. Mama gab dir Taschengeld, doch klauen war doch super. Nur so bekamst du Freunde, denn so fanden sie dich cooler. Und irgendwie warst du nicht immer ganz zufrieden. Immer wollte man dir alles verbieten, von wegen Wolke 7. Wenn du deine Wut auslassen wolltest, dann bekamst du Schiss. Und jetzt frag ich dich, weißt du, was jetzt besser ist? Steh auf, du musst dein Leben leben, hör damit auf, dir ständig